Abschnitt 4 aus Nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Abschnitt 4. Kant, was bist du für ein Mann? Alle pumpen sie dich an. Eduard von Hartmann. Die Philosophie des unbewussten Hühnerauges. Destruktive Resultate auf konstruktivem Wege. Vorgänger. Das Hühnerauge, dessen vorderer Teil in die Ornithologie, dessen rückwärtiger Teil jedoch in die Ophthalmologie hineinragt, ist vor meinem epochemachenden und die Denkrichtung des Jahrhunderts diametral ordnenden Auftreten zwar häufig zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht worden, in seiner Totalität aber ist bis zum Erscheinen der ersten Auflage dieses in seiner Sinnfältigkeit zwar dicken, im Verhältnis zu seinem übermenschlichen Gedankeninhalt aber dünnen Buches abschließendes über Wesen, täuschende Erscheinungsform und ehrenhafte Dingansichtlichkeit dieses merkwürdigen Organismus nicht niedergeschrieben worden. Von den erbärmlichen Tropfen, welche vor mir die fetten Euter der mageren Kuh Philosophie gemelkt haben, ist nicht viel zu holen. Der platte Plato existiert für mich nicht, denn er trug Sandalen und gelangte somit selbst in seinen reiferen Arbeiten nicht einmal zum klaren Bewusstsein des physischen Hühnerauges, um wie viel weniger zum Unbewusstsein des Metaphysischen. Das antike Heidentum musste erst nach langer Selbstzersetzung in und durch sich zusammenbrechen, bevor auch nur das bewusste Hühnerauge als natürliche Folge der in den schlechten und billigen Erzeugnissen germanischer Schuhmacher leichtsinnig unternommenen Völkerwanderung in einer für philosophische Zwecke nutzbaren Allgemeinheit auftreten konnte. So herrschte im Mittelalter lange das physische Hühnerauge vor, bis der große Cartesius den einzigen Einfall hatte, die moderne Dialektik dadurch zu begründen, dass er das Selbstbewusstsein von dem schmerzlichen Gefühl der eigenen Hühneraugen herleitete. So wird sein berühmter Satz »Cogito ergo sum«, das heißt »Ich spür's, also bin ich« erst verständlich. Auf dieser Grundlage durfte Spinoza weiterbauen, der durch sein glücklich umschreibendes Wort Pantheismus den großen Gedanken des unbewussten Allhühnerauges wesentlich förderte. Der wahre, wenn auch unbewusste Schöpfer meiner Idee ist allerdings der seltsame Kant, der das unbewusste Hühnerauge ganz wohl als den hinter der Erfahrungswelt lauernden Urgrund der Dinge erkannte, es dafür in seiner bekannten Feigheit jedoch nicht exoterisch auszurufen wagte. Er nannte in seinem lächerlichen Jargon das unbewusste Hühnerauge das Ding an sich. Zur näheren Erklärung müssen wir den sich in den Redewendungen der gewöhnlichen Sprache offenbarenden Sprachgeist zu Hilfe nehmen. Der Arme zum Beispiel, der nach einem Bade mit metaphysisch schmerzhaft zuckenden Antlitz vor einem messerbewaffneten Heilkundigen sitzt, pflegt instinktiv nicht direkt von seinem Hühnerauge zu sprechen, sondern sagt, das Ding tut verdammt weh. Mit Ding meint er also das Hühnerauge. Quod erat demonstrantum. Wenn Kant jedoch dieser Bezeichnung die Worte an sich hinzufügt, so beweist er damit, dass er noch zu viel an sich selbst denkt, dass er noch zu sehr vom Schleier der Maya bedeckt, in der Nacht des gemeinen Individualismus gefangen ist. Auf Kant aber folgte ich. Die scheinbar dazwischenliegenden Scharlatane, Fichte, Schelling und Hegel hat bereits ein gewisser Dr. Schopenhauer totgeschlagen, den ich nur deshalb erwähne, weil er boshaft genug war, die schönsten Stellen aus meinem Hauptwerke 50 Jahre vor dessen Erscheinen vorauszuschreiben. Und nun zu mir. Römisch erstens Physik. Gegeben ist ein physisches Hühnerauge. Daraus muss ich, meinem Versprechen gemäß, das Elend des Weltganzen ableiten. Sehen Sie, meine Herren, das ist ganz einfach, ohne jede Vorbereitung. Zuerst schaffe ich das physische Hühnerauge mittels meiner höheren Mathematik aus der Welt. Geben Sie mal Acht. Die Welt ist unendlich mal größer als ein Hühnerauge, groß A. nehmen wir nun die Welt als Einheit, eins, und fragen wir, wie groß ist ein Hühnerauge? So lautet die Antwort: A ist gleich 1 durch unendlich, ist gleich 0. In Worten ausgedrückt, ein Hühnerauge ist gleich der Einheit geteilt durch unendlich, gleich 0. Das heißt, ein Hühnerauge ist gar nicht vorhanden, was zu beweisen war. Wenn aber das Nichtsein des Hühnerauges das einzig Seiende ist, so muss auch das scheinbare Sein des physischen Hühnerauges seine Erklärung finden. Das physische Hühnerauge ist jedoch nichts anderes als das körperliche Organ des Übersinnlichen. Es ist das Traumorgan, welches an der Schwelle zwischen der Welt der Erscheinungen und der jenseitigen Welt steht. So führt schon das physische Hühnerauge geradewegs in die Metaphysik hinein. Römisch zweitens, Metaphysik. Das Hühnerauge vermittelt Ahnungen. Bekanntlich gibt es Menschen, denen diese fein besaiteten Organe jede Veränderung der Temperatur genau anzeigen. Ein berühmter Reisender, der Mönchhausen, erzählt von einem Matrosen, dessen Fußorgane so ausgebildet waren, dass sein Schiff anstatt nach dem Kompass nach seinen lokalen Empfindungen gesteuert wurde. Wie sind solche Erscheinungen zu erklären? Dadurch, dass die metaphysische Welt, welche Kant so schüchtern als das Ding an sich bezeichnet, welche mein Abschreiber Dr. Schrobmauer kühnlich als den unbewussten Willen hingestellt hat, in der Tat nichts anderes ist als das zu sich selbst gekommene, seiner selbst gänzlich unbewusst gewordene, allgemeine, allmächtige, allwissende und allherrschende, unbewusste Hühnerauge. Von dem Lichte dieses meines epochemachenden Axioms bestrahlt, gewinnt die Welt ein neues Ansehen. Wir betrachten noch einmal genauer das physische Hühnerauge und bemerken nun, dass es kein Ende nimmt. Ohne Wurzel, ohne äußeren Zusammenhang verwächst es mit dem menschlichen Organismus zu eins. Es glitzert und strahlt Gedanken aus. Wir erkennen es wieder in allen seinen Gestalten. Die hornigen Haare, die harten Knochen, die Stoßzähne der Elefanten, die kieshaltigen Halme, die Steine der Früchte, die Kristalle, die Felsen der Erde, die Kerne der Kometen. Alles, alles. Es ist klar wie der Tag. Es sind Hühneraugen der Natur. Und so erkennen wir auf diesem erhabenen Standpunkte, dass die gesamte Welt an sich nur ein gemeinsames Hühnerauge ist, dass demnach ein jeder Schritt, den wir auf irgendeinem Punkte der Erde machen, zugleich ein schmerzhafter Tritt auf ein Atom des Allhühnerauges ist, dass wir somit mit jedem Schritte uns selber auf unser eigenes unbewusstes Hühnerauge treten, dass so nach jeder unserer Schritte uns selber unbewusst Schmerzen verursacht, dass endlich der sogenannte Weltschmerz nichts ist als das ewige Gemeingefühl des an unzähligen Stellen ewig von sich selbst getretenen, gestoßenen, gepufften und gezwackten, unbewussten Allhühnerauges. Dieses Allhühnerauge war immer und wird immer sein. Es ist unsterblich. Es will die größten Taten und denkt die größten Gedanken. Es umfasst die gesamte Welt. Wir alle bilden seine Teile, wenn wir uns dessen auch niemals bewusst werden. Ich aber, der hohe Priester dieses Mysteriums, habe Momente, in denen ich mich mit stolzer Freude in dunkler Ahnung eins gefühlt habe mit dem All, mich als ein Teil gefühlt habe des heiligen Allhühnerauges. Römisch drittens, Ästhetik. Meine Philosophie erklärt alles. Es lässt sich also aus ihr auch die einzige, wahrhaft systematische Ästhetik ableiten. Ich gebe hier nur einzelne Gedankenblitze. Meine Nachfolger mögen aus den Quadern meiner Aphorismen den hochgewölbten Bau einer Ästhetik vollends herstellen. Die gesamte Architektur ist ein Plagiat auf das physische Hühnerauge. Wie dieses teils in horizontalen Lagerungen aufwächst, teils sich Türmen zur Höhe emporstreckt, so entwickelt sich auch die Geschichte der Architektur. Die horizontalen, vertikal sich verjüngenden Lagen deuten auf griechische Baukunst und die treulich kopierten Glieder ihrer Architraven. Die kuppelige Wölbung des vollendeten physischen Hühnerauges war das Vorbild für die hohen Kuppelgewölbe der Renaissance, während die modifizierbaren Formen, welche das Traumorgan unter den harten Behandlungen germanischer Stiefel anzunehmen pflegt, lebhaft an die grausen Formen der Gotik erinnern. In der Malerei gibt es zwei Richtungen, die realistische und die idealistische. Der Maler, welcher ohne hinter den Schleier der Maya zu dringen, das physische Hühnerauge für wirklich hält und es darum festzuhalten sucht, zum Beispiel Liebermann, ist ein Realist. Der Maler dagegen, welcher das physische Hühnerauge gar nicht sieht, sondern die Welt systematisch in ihrer Verschiedenheit stets als dieselbe Erscheinungsform des Hühnerauges auffasst, ist ein Idealist, zum Beispiel Thumann. Die Musik ist nicht eine Kunst wie die anderen, sondern sie ist nichts anderes als meine Philosophie noch einmal. Die Zukunft wird mich verstehen. Einstweilen nur die Anmerkung, dass aus der wahren Musik der Weltschmerz, das heißt das unendliche Weh eines von sich selbst getretenen Hühnerauges heraustönen muss. Römisch viertens, Ethik. Das allgewaltige Elend, das sich in der wahren Musik ausspricht, führt uns zu der Ethik, dem Gipfel meiner Philosophie. Ich könnte Bücher darüber schreiben, wie weh und leid die Welt sich und mir tut. Der Schmerz der physischen Hühneraugen, unendlich gesteigert bis zur Unermesslichkeit des Allhühnerauges, das ist der Weltschmerz. Ein grauenhaftes Stechen, Bohren, Schneiden, Klemmen, Ziehen, Zerren, Stoßen, Drücken, Pressen, Drängen, Fressen, Brennen, Vergiften und Zermalmen. Das ist das menschliche Leben. Das Unbewusste war ruchlos genug, dem Menschen drei Illusionen mit auf die Lebensbahn zu geben, die ihn über sein Elend zu täuschen versuchen. Die erste Illusion heißt Pantoffel. Wie erbärmlich, wie nichtig. Gegen 23 Stunden der Qual vielleicht eine Stunde Ruhe. Die zweite Illusion heißt Pflaster. Es ist lächerlich, sich von dieser Täuschung gefangen nehmen zu lassen. Es ist nur eine scheinbare Linderung, denn unter der schützenden und warmen Decke wächst das Traumorgan lustig weiter, bis es den Mantel von sich wirft und den Menschen mit der ganzen Grässlichkeit seiner nackten Gestalt angrinst. Die dritte Illusion dauert am längsten, aber auch sie ist leer. Es ist die Illusion, dass der Mensch dem Elende dieser Erde durch den Selbstmord entgehen, dass der Operateur ihn erlösen könne. Aber der Selbstmord stößt den Menschen nur noch tiefer in den Pfuhl des Individualismus hinein. Und so ist auch der Hühneraugenoperateur ein falscher Prophet, der das Weltelend nicht zu lindern vermag. Denn das Allhühnerauge ist, wie ich bewiesen habe, unsterblich. Und was noch schlimmer, das physische Hühnerauge wächst nach. Ende von Abschnitt 4.